SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Die Portion House Music aus Buenos Aires und Technoides aus Barcelona vom Dosen. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin Mentlix und das sind 3 Stunden Urban Underground Electronic Club Music, sprich Mentlix Electronic. Schön, reisest mit. So, heute oben stelle ich dir einen Newcomer vor aus Buenos Aires und Argentinien. Hat wirklich fantastische DJs. Nicht zuletzt einer von der bekanntesten von der Welt, sprich der Hörner Cataneo. Aber auch Newcomers sind ja in den letzten Jahren immer wieder populär geworden, wie zum Beispiel der Mike Gregor ist natürlich einer. Sound Exile oder eben der Typ, den du heute oben vorstellst, der Emi Galvan. Der ist eigentlich ursprünglich in seinem Privatleben, naja, in seinem Privatleben, wenn er nicht als Techno-DJ umeinander zieht, ist schon Sänger in einer Rockband und Gitarrist, aber eben er hat auch eine Vorliebe für elektronische Clubmusik und seine brandneuen Tunes stellt er heute jetzt oben im Essential Mix vor. Anfangen möchte ich mit einer fantastischen Scheibe von B-Trails, heisst wird sie North Shore und sie hat so was, das ist ein 90er-Jahr-lastiges. Einfach reinhören und geniessen. Viel Spass. Day of Independence, so heisst das brandneue Album vom israelischen DJ und Produzenten Ken. Ich hatte letzte Woche schon die ersten Tracks von seinem neuen Album vorgestellt und es sind 10 Tracks. Letzte Woche hat er 4 vorgestellt und auch diese Woche gibt es noch mal ein paar neue Ken-Tracks, weil das Album ist wirklich fantastisch. Das ist der Titeltrack vom Album, eben One Day of Independence, das ist der Ken of Lost and Found Music, ein Label von seinem Landsmann, nämlich Guy J. Anfang 0 Jahre, ja, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, Ende 90er Jahre, haben John Dee und Spesh wirklich so zu den bekanntesten amerikanischen Techno- und House-DJs gehört. Sie kommen aus San Francisco und haben in San Francisco einen Club gehabt namens Spun Day. Da hast du gerade so, ja, rings ums Millennium um sehr, sehr gut Besuch gesehen, vor allem von internationalen Superstar-DJs, wie zum Beispiel Sven Feld, Laura Garnier oder auch Sascha und John Digweed. So, Mitte Nuller Jahre ist ein bisschen ruhiger geworden ums Duo, aber zwischendurch schicken sie mir wieder einmal einen neuen Track und das ist halt schon der klassische, naja, sagen wir mal so Epic House von John Dee und Spesh aus San Francisco. Das ist ihre brandneue Scheibe, raus kommt sie in 3 Wochen auf ihrem Label Luck und das ist A Lateral Motion. Jahre ist her. Da hat der Ken aus Israel mit dieser Nummer sich zum ersten Mal bei mir meine Hirnbindungen so richtig reingebohrt. Was für ein Sound, was für eine Harmonie, was für ein Track. Ken ist das. Und zwar damals mit seinem Release auf dem argentinischen Label Satte Beats mit Anise. Und der Track ist dermaßen erfolgreich gewesen, da hat der Ken gefunden, na gut, ich nehme ihn auch noch auf mein Album. Und habe ja gesagt, ein Album vom Ken ist letzte Woche rausgekommen. Letzte Woche hat er die ersten vier Tracks vorgestellt. Heute gibt es noch einen Nachschlag. Und das Album selber, das heisst One Day of Independence, wirklich höchst empfehlenswert. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Thema Argentinian Secrets. Ja, ich stelle da meine absoluten Keimtipps aus Argentinien vor. Bekommst du auf srf.ch/mentlix. Der Podcast bekommst du gerade nach der Sendung ebenfalls online und selbstverständlich auch auf iTunes. Ist ein bisschen lang gegangen die Woche, oder? Bis am Donnerstag ist gegangen, bis der Podcast bei iTunes ready war. Aber jetzt ist es Show-Archiv ready. Kannst es jetzt hier gratis zum Downloaden. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio. Mit seinen Remixes. Der Marc hat aus Spanien, genauer gesagt aus Barcelona, schafft es sogar aus der tiefsten House-Nummer ein richtiges Techno-Tech-House ein Brett zu machen. Und zwar hier von John Grimo und der Stefan K. Beide auch schon sehr, sehr lange im Business. Die haben auf dem spanischen Label Stereo Music jetzt neuen Track rausgegeben. Und dass der Ganze im Club dann auch so richtig zieht, ist man eben zum Dosen gegangen. Und der wird bekanntlich immer krachen, egal ob im House oder eben im Techno-Sektor. Hintergrund, Infos zur heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentalx. Ich hoffe, du hast eine angenehme, goldene Herbstwoche gehabt. Es war ein wunderbares Wetter im ganzen Clubland Schweiz. Naja, okay, ab jetzt wird es richtig freezy. Dementsprechend gibt es aber natürlich herrlich warme Sounds. Unter anderem hat er brandneue Sounds mitgebracht vom Edi Galvan. Der kommt aus Argentinien und dementsprechend habe ich die heutige Show auch Argentinian Secrets genannt. Yeah! Psst! Nicht erzählen. For too long you were what's wrong, but it works so. And you use works to build your wings. It's not strong, but it works so. Sounds so deep. We'll be right back. Virus ist ein SRF-Virus. Ich bin der Mendlix und ich bin zuständig zum Wochenende auf SRF-Virus, die Underground urbane Elektronik, wenn es kurz kommt. Ja, ich bin schon überrascht und manchmal erstaunt es mich auch doch wieder, was für ein Einfluss und was vor allem was für ein Gewicht Beatport hat. Falls Beatport bekennst, das ist so der führende Online-Record-Star für DJs oder einfach für Elektroniker interessierte Clubber. Er hat das ganze Repertoire und das sind wirklich tausende Tracks von jedem Tag irgendwann in verschiedenen unterteilt und sicher eins von den bekanntesten Genres neben Techno und House ist natürlich Trance und Progressive House. Es ist aber so gewesen, dass in den letzten Jahren hat man natürlich dann auch angefangen so Avicii und David Guetta Sachen in das Ganze reinzudrücken und dementsprechend ist der Name Progressive House dermaßen negativ beleidigt gewesen, dass keiner mehr Hand an das Genre gelegt hat oder alle haben gefunden, okay, ich produziere Progressive House, nenne es aber einfach Techno oder Ambient. Gut, Beatport hat jetzt eingelenkt und hat angefangen, ein eigenes Genre zu kreieren namens Big Room. Dort kommt jetzt der ganze Proleten-Pop rein. Und seither fängt an, Underground-Künstler wie zum Beispiel Furzon, Animal Trainer oder auch die Schweizer Adriatic angefangen, Progressive House zu machen. Ich denke mir gerade 2017, es gibt eine Renaissance vom Progressive House. Gehen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Gut, mit so grossartigen Acts wie zum Beispiel Henry Seis und Guy J, da liegt am Ganzen nichts im Weg. Es ist wieder der Kane, und zwar mit Epidemic. zwei musikalische Herzen schlägt in seiner Brust. Eins schlägt für Gitarrenrock und das andere für undergroundige Techno- und House-Sounds. Das ist mein Geheimtipp von der Woche. Und zwar aus Argentinien, genau gesagt aus Buenos Aires. Kommt er, Emi Galvan heisst er. Und er hat vielleicht bis jetzt so 5-6 Releases gehabt. Aber die Nummer hier, bah, ein richtiger Übertune oder einfach ein Essential Tune. Hintergrundinfos zu diesem jungen Talent bekommst du auf srf.ch/mentlex.

gut einem Jahr hat er zum ersten Mal den Newcomer aus dem britischen Newcastle vorgestellt und hat damals schon gesagt, den muss man im Auge behalten, der könnte je nachdem ganz gross durchstarten. Und es ist doch tatsächlich passiert. Zurzeit released der Christoph, so nennt er sich kurz und knapp, wirklich auf allen relevanten Techno- und House-Labels. Angefangen zum Beispiel vom spanischen Eswara, neue Augen John Dick wird auf Bedrock Music, mit Dave Seaman auf Selador und. Warum ist der Typ nur so lange unentdeckt geblieben? Naja, man weiß es. Auf jeden Fall Hintergrundinfos über ihn, und zwar aktuell, ich finde online, und zwar auf srf.ch/mentlix. Das ist der Christoph, und zwar mit Katzi. Thank you. die perfekte Symbiosis irgendwo zwischen Techno und Trance. Das ist ja genau der Sound, der zum Beispiel im Moment gerade der Oliver Kolecki mit seinem Label Stil vor Talent zelebriert. Magst du dich erinnern, vor gerade 3 Wochen hat er den Holländer, der Rainer Zollnefeld, vorgestellt. Das hier ist vom Navid Mehr. Der hat wirklich unglaublichen Remix gemacht, wie du gerade hörst. Und zwar von Nava. Das Original heisst Sacred Bali Spirit. Grandios. absolut irre. Und auch hier haben wir wieder einen Argentinier. Naja, halt passend zum Thema von der heutigen Episode Mental Electronic, nämlich Argentinien. Secrets, das hier ist der Nicolas Braga mit Spending Time in the Morning und ist diese Woche rausgekommen auf Proton. heißt Track. Chicola hat ihn produziert. Er kommt aus Israel. Wie im Moment wirklich so die besten Produzenten weltweit. Wo kriegst du morgens oben, sprich am Samstag oben im Kickland Schweiz, genau so selten, so sexy? Ich habe mal so ein bisschen umgeschaut und es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie gerade ihr Gemütszustand ist. Aber meistens ist er eben relativ gut. Also ich habe mich noch nie wirklich enttäuscht, nämlich Alan Alien aus Berlin gastiert morgen so bei wieder mal im Club Land Schweiz, nämlich in Basel im Hinterhof. In Basel passiert morgens oben ebenfalls noch was sehr Technoides, nämlich der Roman Flügel. Das ist der Typ, der früher im Sven Weetz seine ganzen Sachen produziert hat. Der spielt morgens oben live im Nordstern. Und das Nordstern ist ja jetzt bekanntlich auf dem Rhein, respektive auf dem Schiff und ach, sowieso. Auf jeden Fall, es ist ziemlich gut von der Lautstärke da drin, aber das ist das Nordstadion bekanntlich immer gesehen. Mehr Party-Tipps bekommst du in 20 Minuten in meiner Rubrik Club Selections. Und naja, über eine Stunde haben wir noch. Die nutzen wir doch aus, oder? Schönes Wochenende. Kinder. Heute, 5 Stunden vor der Sendung, habe ich das Teil noch zugeschickt bekommen. Was für ein Tune. Juhu, Techno in Perfektion. Und zwar von Libenry mit Manticore. Konstantin Lokwai ist das aus Deutschland. Ich glaube, er ist gebürtiger Russ. Wobei, ich spiele seine Tracks jetzt schon 2 Jahrzehnte. Eigentlich müsste ich es ja wissen. Naja, okay. Acts kommen und gehen. Er hat aber bestanden über all die Jahre. Und das ist ein grosses Kompliment. Gut, wir sehen die Sounds. Das ist zusammen mit dem englischen Produzenten, nämlich mit 4Runners, vor allem bekannt worden auf Lost Language und einem britischen Tunes, Techno und House-Label. So, was passiert partytechnisch? Morgen so oben im Clubland Schweiz. Ist ein bisschen eine Sache. Morgen ist es hier so ein bisschen lazy, so ein bisschen, naja. Also gut, ich will ja nicht an irgendeinen Hund verlachen, der Party schicken, wo ich dann nicht weiss, ist das auch wirklich etwas bei mir? Hörst du wirklich nur die Party-Tipps, die wirklich dahinter stehen? Und zwar sind sie am Morgen so oben 3. Und für das habe ich trotzdem, auch wenn es nur so wenig sind, einen kleinen Jingle mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Yeah, Baby, und es klappt immer irgendwie wieder. Okay, morgens oben in Zürich musst du natürlich ganz klar ins Hive gehen. Dort bekommst du nämlich den amerikanischen Techno- und Hausmeister Matrix Man, die wirklich grosse und fette Partys morgens oben passieren, aber beide in Basel. Auf der einen Seite hast du den Hinterhof, sehr kleinen undergroundigen Club, wo sich auch noch sehr häufig selber gerne so bezeichnet. Auf jeden Fall, morgens oben haben sie einen sehr guten Act am Start, nämlich die wunderbare Ellen Alien aus Berlin. Kenne ich ja seit Jahren. Wirklich erstens eine sehr sympathische Frau und zweitens mixtechnisch sowas von perfekt. Also Ellen Alien, morgens oben in Basel. Möchtest du lieber technoiden Sound haben, der wirklich extrem abfährt, dann musst du morgens oben ins Nord stehen. Das ist in Basel neu auf dem Schiff. Dort bekommst du den Roman Flügel zusammen mit Michael Mayer und naja, bei diesem Line-up, das Schiff wird untergehen. Nein, also natürlich im durchaus positiven Sinn. Kein Titanic-Drama. No way. Du hörst SRF Virus im Mikrofon, am Mikrofon, hier im Studio am umeinander shaken. Live hinter den Turntables, das bin ich. Ich bin der Mentlix und ich bin seit über 16 Jahren hier auf Virus von der Elektronik, sprich Techno und House zuständig. Yeah. es nicht gerade. Viel mehr. Naja, was wollen wir dazu sagen? Es kommt aus Großbritannien. Es ist von Simon Barry, sprich von der Art of Trance of Platypus und heisst jetzt Ultra Fox. Das hier ist ein phänomenaler Remix von Mono Yoke. Label gehört nicht umsonst zu den besten und erfolgreichsten Labels von der Welt und im Bereich von der Elektronika. Bedrock, natürlich im John Digweed, sein Label, gibt es seit 1998 und wirklich Hit über Hit. Und das mit Underground Music. Gut, John Digweed, der kennt nichts, der hat Tracks, noch bevor sie andere sehr erfolgreiche DJs haben. Im Idealfall hat John Digweed einen Track etwa 1,5 bis 2 Jahre, bevor er jetzt zum Beispiel einen Nick Warren kriegt oder einen Seth Troxler oder so. Naja, ja, eben, Digi halt. Das hier ist sein neuer Zugang, und zwar der Ali Ajami. Der hat vor 10 Jahren schon mal einen Release bei ihm gehabt, aber das hier ist ein absolutes Techno-Mensch. Der heisst jetzt Bring It Back, natürlich auch ein Bedrock. könnte es auch anders sein, wieder mal so ein richtiger Shake-Klassiker. Und zwar etwas aus dem Jahr 2009. Dort haben die beiden israelischen Brüder, die Audio-Junkies, einen Track produziert. Das ist ein bisschen spektakulär, weil das machen sie noch ab und zu. Aber dann haben sie gefunden, so, wir müssen noch die richtige Sängerin dazu haben. Dann haben sie irgendwie durchs israelische Fernsehen geswitcht und dort ist irgendwie so eine Poly-Casting-Show gelaufen. Und dann haben sie die junge Frau gehört, nämlich My Feingold. Die ist dann irgendwann mal rausgeflogen, die Audio-Junkies haben sie kontaktiert und seither singt sie jeweils mit ihrer wirklich sehr tiefen, sehr maskulinen Stimme auf ihren Tracks. Fantastisch, ein unglaublicher Trip. Ich hoffe, der heutige Trip hat dir gefallen mit dem Thema Argentinien. A Secret, brandneue Sounds aus Argentinien vom Elmi Galvan hat er vorgestellt, vom Navid Meir, vom Nicolas Petraka, von Chicola aus Israel und. Hast du Sport eingeschaltet? Kein Problem. Den Podcast gibt es, wenn alles gut läuft, in gut einer Stunde auf srf.ch/mentalx. Und genau dort findest du dann auch auf Montag Playlisten. Die Podcast steht dann auch selbstverständlich alles spätestens ab Montag am Morgen auf iTunes parat. Und jetzt sage ich, genieß dein Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder für dich live hinter den Turntables im Studio und da muss man shaken. Komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.